schön sein, weil ich so lieb dich hab, arme Marie. Wahre die Liebe bei, steht hier nicht treu dir sein, weil ich so lieb dich hab, arme Schenke mir den Abschiedskuss, weil ich so lieb.